Yo, Killian is one of the Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Ich bin Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Ich bin Nokia Fernandes. Ich bin Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Nokia Fernandes. Ich bin Nokia Fernandes. Nokia, Nokia, Nokia. Nokia. Kein Kommentar. Nokia, Nokia, ein Superstar. Skimaske auf und der will kein Skifahren. Trifft mich, deine Nase schief, so wie Pisa. Alle Schlangen hier, ich denke, ich bin Snake. Mache nur jetzt hier, ich denke, ich bin Drake. Backe, backe Kuchen, ja, ich backe Cake. Nokia Fernandes, ich bin Outer Space. Nokia vibriert, ich will attackieren. Der Beste ist hier, der Beste ist hier. Wie ein Hamster im Lauf, Rap-Hop, eine Molly. Nokia Fernandes, fahre weg im Ferrari. Nokia Fernandes, Nokia Fernandes, Nokia Fernandes, ich bin Nokia Fernandes, Nokia Fernandes, Nokia Fernandes, Nokia Fernandes, ich bin Nokia Fernandes, ich bin Nokia Fernandes.